Drupad Sangeet Ashram wurde in Gedenken an Ustad Nasir Mohinuddin Dagar gegründet. Er war einer der legendären Senior Dagar Brüder. Der Gründer des Ashrams ist Ustad Nasir Aminuddin Dagar. Seit 1975 ist dieser Ashram weltweit das Zentrum für die Ausbildung im Drupad Gesang schlechthin. Zwei Jahre danach, im Jahre 1977, hat sich Rahim Fahmuddin Khan Dagar mit Speak Makai zusammengetan. Diese gemeinnützige Organisation hat ihren Hauptsitz in Delhi. Als Gesellschaft zur Förderung der indisch-klassischen Musik und Kultur unter Jugendlichen, so der vollständige Titel, ist Speak Makai in ganz Indien aktiv. Mit den besten Musikmaestros werden Konzerte und Workshops organisiert. Rahim Fahmuddin selbst ging im Auftrag von Speak Makai in die Schulen, unterrichtete an Colleges und sah mit Freuden, wie die jungen Inder das Wissen aufsogen und unter dem Einfluss der Musik sichtbar sich ihre Persönlichkeiten positiv entwickelten. Rahim Fahmuddin Dagar hat sich der Nachwuchsförderung mit großem Engagement gewidmet. Das Wissen, das er durch seine jahrzehntelange Ausbildung und durch seinen ständigen Durst nach Erkenntnis erworben hat, trug er an die Jugend weiter. Es ist essentielles Wissen, ohne das die Musik nicht funktioniert. Und weiterhin Rahim Fahmuddin in seinem Verständnis, ohne das Indien nicht funktionieren kann. Dabei übte Rahim Fahmuddin auch an der indischen Gesellschaft Kritik. Die musikalische Ausbildung müsse mit einem angemessenen Honorar für den Musiker gewürdigt werden. Denn auch berühmte Musiker müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und für ihre Familien sorgen, die in Indien überwiegend immer noch Großfamilien sind. Wie anspruchsvoll eine Raga-Performance auch für einen professionellen Musiker sein kann, zeigt sich mit dem Morgenraga Kedar. Kedar ist nach Lord Shiva benannt. In Indien darum ein sehr beliebter Raga. Auf den ersten Blick erscheint Kedar als Sechstonskala in der aufsteigenden und als Siebentonskala in der absteigenden Form. Den Charakter erhält Raga Kedar aber von nur drei Noten. Im Kern sind es der Grundton, die erste Stufe Sa, Ma auf der vierten und Pa auf der fünften Stufe. Alle weiteren Noten sind quasi Beiwerk und dienen dem ästhetischen Ausdruck. Die folgende Aufnahme von Raga Kedar findet sich auf der gleichnamigen CD. Sie wurde 1990 beim Schweizer Label Jeklin veröffentlicht, ist aber im Handel nicht mehr erhältlich. Rahim Fahmuddin Khan wurde begleitet von Lakshmi Narayan auf der Pakawatsch. Die Tampuras spielen an Katrin Jepsen und Friedrich Lorian. Hey. herausragende Bedeutung von Rahim Fahmoodin Khan Dagar für die indische Klassik und im Besonderen für den Dhrupad-Gesang hat man mit einer Vielzahl von höchsten Auszeichnungen gewürdigt. Zuletzt wurde ihm noch während des Krankenhausaufenthaltes der Sangeet Natak Akademie Ratan Puraskar verliehen. Das Wissen ergründen des Einfachen, das einfach erscheint, hinter dem sich aber Weisheit und ein tiefergehendes Verständnis verbirgt. Das war Rahim Fahmoodin Khan Dagar. Bleibt uns dieses Wissen um die Musik und um den Dhrupad im Stile des Dagarwani für nachfolgende Generationen erhalten? Wenn es die heutige Sendung ein wenig vermitteln konnte, ist der Dhrupad eine Lebensschule und sollte nicht als Unterhaltungskunst verstanden werden. Es wäre nicht die Dagar-Familie, die man mit dem Dhrupad-Gesang gleichsetzt, wenn hier nicht Vorkehrungen getroffen wären. Allen voran ist Ziavaruddin Dagar. Er wurde 1932 in Udaipur in Rajasthan geboren. Ziavaruddin wurde im Gesang und auf der Wina ausgebildet. Das Erbe von Rahim Fahmoodin Dagar wird auch von Ustad Sayeduddin Dagar fortgeführt. Er wurde 1939 in Alwar in Rajasthan geboren. Sayeduddin hat seine beiden Söhne Nafisuddin und Anisuddin Khan selbst ausgebildet, die international bereits auf Solopfaden schreiten. In der jüngeren, 20. Generation der Dagars wird auch die Tradition des Instrumentalspiels auf der Wina gepflegt. Bahuddin Mohiduddin Dagar wurde 1970 geboren und spielt die Rudra Veena. Der jüngere Spross der Dagar-Familie ist Wasifuddin Dagar. Er betrat 1989 die Bühne, wenige Tage nach dem Ableben seines Vaters. Wasifuddin Dagar wandelt auf seinen ausgedehnten Konzertreisen in die USA gerne auf Solopfaden. Mit dem Ableben von Rahim Fahmoodin Khan Dagar am 27. Juli 2011 kommt die Nachwuchsförderung nicht zum Erliegen. Ziavaruddin hat mit seinem älteren Bruder 25 Jahre lang im Dhrupad Kendra in Bhopal ausgebildet und auch in Bombay unterrichtete er Schüler. Heute lehrt am Dhrupad Gurukul in der Nähe von Panvel. Und Sayeduddin Dagar unterrichtet gar in Belgien, Frankreich und Holland etwa 60 Studenten in der indischen Musik und im Speziellen im Dhrupad Gesang. Bevor wir unsere Sendung mit dem letzten Hörbeispiel schließen, geht unser Dank an Shabana Dagar, die Leiterin des Dagar-Archivs in Jaipur. Die unveröffentlichten Aufnahmen von Raga Chandra Kauns und Kambodschi in unserer heutigen Sendung stammen aus dem Dagar-Archiv. Shabana Dagar ist die Urenkelin von Ustad Alabande Imamuddin Khan Dagar Sahib. Zusammen mit ihrem Bruder Imran hat Shabana das Dagar-Archiv aufgebaut. Die Geschwister leiten auch die Kulturorganisation Ustad Imamuddin Khan Dagar Indian Music Art and Culture. Hier kommen verschiedene Aufgaben zu. Die Jugendarbeit, Nachwuchsförderung, die Organisation des Dhrupad-Festivals und seit 2010 neu des Hindustani Musikfilmfestivals. Beide Events finden jährlich in Jaipur statt. Mit einem beschwingt klingenden Rahim Fahmoodin Khan Dagar verabschieden wir uns von diesem großartigen Meister des Dhrupads im Dagarwani-Stile. Für die folgende Dhrupad-Performance wählte Rahim Fahmoodin den Raga Sohini, eine sehr melodiöse Raga-Form. Sohini wird vor dem Anbruch der Morgendämmerung gespielt, zwischen 3 und 6 Uhr. Rahim Fahmoodin präsentiert ihn in einem 10er Rhythmus, Sol-Tal, das sind 5x2 Schläge. Die Aufnahme stammt von einem Live-Auftritt in Kopenhagen aus dem Jahre 1989. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da